das ist verloren und das ist gefühllos und sprengt nur die Norm. Die Kohlen sind aus, das Spiel ist vorbei. Wir ticken jetzt anders und grinsen dabei. Aggression, Aggression, diesen Witz von euch kenn ich schon. Dieser Kampf, dieser Blick, dieses Bauchbild. Das ist die Luft, die dünner nie war. Und das ist die Angst, sie wird nun offenbar. Ein Stechen im Herz, viel Dreck in Berlin. Nur Schlamm in der Südsee, nur Gags, die dich ziehen. Aggression, Aggression, diesen Witz von euch kenn ich schon. Dieser Kampf, dieser Blick, dieses Bauchweh. Das ist geplatzt, jetzt fiebt's in den Ohren. Die Liebe war eh schon im Frühling gestorben. Das Publikum meint, nur einer der lacht. Der hatte auch grad an was anderes gedacht. Illusion, Illusion, diesen Trick von euch kenn ich schon. Dieser Kampf, dieser Blick, dieses Bauchweh. Dieser Kampf, dieser Blick, dieses Bauchweh. Dieser Kampf, dieser Blick, dieses Bauchweh.